das Geld nicht mehr reicht. Wenn das Geld nicht mehr reicht. Wenn das Geld nicht mehr reicht. Wenn das Geld nicht mehr reicht, muss eine Lösung her. Das Hamsterrad, es dreht sich immer mehr. Tag für Tag, von früh bis zur Spätschicht. Du zahlst dich teuer an den geliebten Staat. Doch bekommst nicht einmal deine eigenen Kinder satt, weil das Geld nicht genug ist und deine Einnahmen sind knapp. Jeden Monat frisst der Alltag dein Vermögen und der Wunsch drückt in Ferne. Kredite abbezahlen und deine Frau, sie geht dir fremd. Deine Freunde, falsche Schlangen nehmen noch dein letztes Hemd. Du willst mal Urlaub, doch hast du dann mal frei. Wirst du wieder krank und der Urlaub ist vorbei. Das Wasser steht dir bis zum Hals und kurz vor Platzen musst du dir selber sagen, die Welt ist für den Arsch. Du gehst arbeiten, deine Arbeit, sie ist hart, doch das Einkommen, es steigt nicht mal minimal. Falsche Versprechen, die Politiker, sie lügen. Falsche Versprechen, Frau, die dich betrügen. Falsche Versprechen von den sogenannten Brüdern. Falsche Versprechen, sie begegnet dir im Leben. Falsche Versprechen, die Politiker, sie lügen. Falsche Versprechen, Frau, die dich betrügen. Falsche Versprechen von den sogenannten Brüdern. Falsche Versprechen, sie begegnet dir im Leben. Ich bin schon auslos und lebe ohne Kompromiss. Nimm mir, was ich will, auch wenn es dir alles ist. Ich gebe keinen Fick auf die Meinung und Kritik aus meinem Umfeld. Und selbst wenn die ganze Umwelt sich gegen mich verschwört, bleib ich wie ich bin und nehme mir, was mir gehört. Es will nicht in mein Hirn, wie andere so leben und sogar noch danach streben, sich die Kette selber anzulegen. Nicht mit mir, sowas kommt nicht in Frage. Ich bin in der Lage, über mich hinauszuwachsen. Der Reichtum, er muss wachsen unter allen Umständen. Vielleicht ein wenig umdenken und kennen, wie man an das Geld kommt. Mit den Händen tief im Dreck fühlen und der Lohn für all die Mühen sollte ein gerechter sein. Ich bin mit wenig schon zufrieden und deswegen bin ich reich. Denn das Glück kann man nicht kaufen. Falsche Versprechen, die Politiker, sie lügen. Falsche Versprechen, Frau, die dich betrügen. Falsche Versprechen von den sogenannten Brüdern. Falsche Versprechen, sie begegnen.